Erster ihr Leute vom Stamm Benjamin, flieht schnell aus Jerusalem und gibt in den Städten Tekoa und Bethkerem Warnsignale, weil aus dem Norden ein großes Unglück und gewaltige Zerstörung drohen. Zweiter ich werde die schöne und verwöhnte Stadt Jerusalem vernichten, obwohl sie mir früher sehr wichtig war. Dritter feindliche Anführer werden wie Hirten mit ihren Armeen kommen, um ihre Zelte um die Stadt aufzuschlagen und das umliegende Land kahl zu fressen. Vierter die Feinde bereiten sich auf den Kampf vor und rufen dazu auf, Jerusalem sogar am Mittag oder in der späten Abendsonne anzugreifen. Fünfter sie beschließen, auch in der Nacht heranzurücken, damit sie die großen Paläste der Stadt vollständig zerstören können. Sechster der Herr sagt, dass die Feinde Bäume fällen sollen, um Rampen gegen die Mauern von Jerusalem zu bauen, weil die Stadt wegen ihrer ständigen Gewalt bestraft werden muss. Siebter so wie ein Brunnen immer frisches Wasser gibt, so bringt Jerusalem immer neue Bosheit hervor, während man in der Stadt nur von Gewalt und Unterdrückung hört. Achter Jerusalem, nimm diese Warnung ernst, damit ich mich nicht von dir abwende und dein Land in eine einsame Wüste verwandle, in der niemand mehr wohnt. Neunter der Herr erklärt, dass die Feinde den Rest Israels so gründlich absuchen werden wie ein Winzer, der jede einzelne Traube am Weinstock sucht. Zehnter ich weiß nicht, wen ich noch warnen soll, da die Menschen ihre Ohren verschlossen haben und über die Worte des Herrn nur spotten. Elfter ich bin so voller Zorn Gottes, dass ich ihn nicht mehr zurückhalten kann, weshalb er nun alle treffen wird, von den Kindern auf der Straße bis zu den alten Menschen. Zwölfter ihre Häuser, Felder und sogar ihre Familien werden anderen gehören, weil der Herr seine Hand gegen die Bewohner des Landes ausstreckt. Dreizehnter alle Menschen, vom kleinsten bis zum größten, suchen nur ihren eigenen Vorteil, und sogar die Priester und Propheten betrügen das Volk. Vierzehnter sie versuchen die Wunden des Volkes oberflächlich zu heilen, indem sie behaupten, dass alles gut sei, obwohl es in Wirklichkeit keinen Frieden gibt. Fünfzehnter sie sollten sich für ihre schrecklichen Taten schämen, aber sie empfinden keine Scham mehr, weshalb sie zusammen mit den anderen fallen werden, wenn die Zeit der Strafe kommt. Sechzehnter der Herr sagte, dass die Menschen nach den alten, guten Wegen fragen sollten, um dort Ruhe zu finden, aber sie weigerten sich, diesen Weg zu gehen. Siebzehnter ich habe Wächter eingesetzt, die euch mit dem Schall der Trompete warnen sollten, aber ihr wolltet nicht auf das Signal hören. Achtzehnter deshalb sollen alle Völker und Gemeinschaften hören und erkennen, was mit diesem Volk geschehen wird. Neunzehnter höre zu, Erde, denn ich bringe Unglück über dieses Volk als Folge ihrer eigenen Pläne, weil sie meine Worte und meine Lehre abgelehnt haben. Zwanzigster eure teuren Geschenke und Opfer aus fernen Ländern bedeuten mir nichts, da ich keine Freude an euren religiösen Zeremonien habe. 21. Deshalb wird der Herr Hindernisse in den Weg legen, über die Väter, Söhne und Nachbarn gemeinsam stolpern und umkommen werden. 22. Der Herr kündigt an, dass ein mächtiges Volk aus einem fernen Land im Norden aufbrechen wird, um Jerusalem anzugreifen. 23. Diese Krieger sind grausam und kennen kein Mitleid, sie reiten auf Pferden und machen einen Lärm wie das tosende Meer, während sie gegen die Stadt ziehen. 24. Wenn wir die Nachrichten über diesen Feind hören, verlieren wir alle Kraft und bekommen große Angst, die so schlimm wie Geburtswehen ist. 25. Geht nicht hinaus aufs Feld oder auf die Straße, denn der Feind ist überall mit seinem Schwert und verbreitet überall Schrecken. 26. Mein Volk, zieht Trauerkleidung an und weint bitterlich, als hättet ihr euren einzigen Sohn verloren, weil der Zerstörer ganz plötzlich kommen wird. 27. Ich habe dich beauftragt, mein Volk zu prüfen, damit du ihr Verhalten genau beobachtest und ihre Echtheit beurteilst. 28. Sie sind alle ungehorsam und verbreiten Lügen, sie sind so wertlos wie hartes Metall und richten nur Schaden an. 29. Mann hat versucht, sie durch Feuer zu reinigen, aber alle Mühe war umsonst, weil das Böse nicht von ihnen weichen wollte. 30. Mann nennt sie nun wertloses Silber, weil der Herr sie endgültig abgelehnt hat.